Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Liebe Krimi-Freunde, heute bringen wir zunächst ein Hörspiel von Arnold E. Ott, das Hans-Gerd Krogmann für den Südwestfunk inszeniert hat. Es handelt sich um eine Aufnahme in Mono aus dem Jahr 1968, deren Klangqualität leider nicht mehr ganz kristallklar ist. Weitere Krimis, die wir in den kommenden Wochen senden, vom Klassiker bis zu taufrischen Produkten, stellen wir Ihnen im Anschluss in Ausschnitten vor. Doch jetzt wird erst einmal Kommissar Schadock an einem Tatort erwartet. Der Mörder soll sterben. Kriminalhörspiel von Arnold E. Ott. Mes jours passent, mes nuits pleurent et pleure le vent. Ma raison sombre et se meurt quand meurt le temps. Ce temps mort que je regrette tant et tant. Car sans joie ma vie s'arrête et je t'attends. J'attends l'air que l'on respire et le printemps. J'attends mes éclats de rire et mes vingt ans. Mes mers calmes et mes tempêtes en même temps. Car sans joie ma vie s'arrête et je t'attends. Bitte. Minotka, Vorname Paul, geboren 12.07.38 in Hannover, ledig Geschäftsinhaber. Alles richtig? Ja. Sie haben ein Fotogeschäft? Ja. Hoffentlich haben Sie nichts dagegen, dass ich Sie in diese Wohnung gebeten habe. Ich hatte sowieso hier zu tun und Sie wohnen in der Nähe. Sie waren mit Fräulein Bassner verlobt? Nicht offiziell. Wir wollten noch warten. Schwierigkeiten? Wir wollten uns besser kennenlernen. Wir kannten uns erst 6 Monate. Augenblick bitte. Kommissar Schadock hier. Können Sie mal zu mir raufkommen, Fräulein Bassners Wohnung? Ja, geht in Ordnung, Herr Kommissar. Danke. Der Hausmeister. Kennen Sie ihn? Bedauere, nein. Naja, ist kein Wunder bei 36 Junggesellenappartements. Aber Sie waren mal hier. Ja, in der letzten Zeit ziemlich oft. Wann zuletzt? Vorgestern. Pamela, ich meine... Fräulein Bassner hatte mich eingeladen. Zum Abendessen. Hinterher waren wir noch aus. Gestern also nicht? Nein, gestern nicht. Ich habe den Obduktionsbefund bekommen. Ein Schuss genau ins Herz. Wir haben zwar nicht die Waffe, aber wir haben das Geschoss gefunden. Es kam aus einer Pistole. Kaliber 6,35. Besitzen Sie so etwas? Nein. Wir waren gestern Abend kurz nach 23 Uhr hier am Tatort. Auf dem Tisch stand ein Cognac-Glas leer getrunken. Ein anderes Glas lag in Scherben auf dem Fußboden. Vielleicht hat der Täter es versehentlich umgeworfen, als er die Pistole abfeuerte. War der Nelkenstrauß von Ihnen? Nein. 10 rote Nelken. Wir wissen schon, wo sie gekauft worden sind. Die Leute erinnern sich aber nur, dass es ein Mann war. Können Sie sich vorstellen, wer außer Ihnen Pamela Bassner rote Nelken geschenkt haben könnte? Ich kann nur sagen, ich habe sie nicht gekauft. Na, ich denke, wir machen morgen Vormittag eine Gegenüberstellung. Könnten Sie um 9 in meinem Büro sein? Wie Sie wünschen. Gut. Da drüben auf dem Plattenspieler lag übrigens gestern Abend eine Schallplatte. Sie lief sogar noch im Leerlauf, zu Ende gespielt. Der automatische Abschalter funktionierte nicht. Fräulein Bassner liebte Chansons, wie? Ja. Im Plattenständer sind 48 Schallplatten, fast alles französische Chansons. Ja, sie mochte sowas. Die Platte von gestern Abend habe ich mir gerade noch mal angehört, bevor Sie gekommen sind. Können Sie sich denken, welche das war? Keine Ahnung. Umso besser für Sie. Na, wahrscheinlich war es außer der Polizei nur ein einziger Mensch, welche von den 48 die letzte war, die Fräulein Bassner aufgelegt hat. Der Mörder. Das meinen Sie doch. Richtig. Kennen Sie eigentlich die Schwester? Irene Bassner? Ja, die kannte ich schon vor Pamela. Sie hat in meinem Geschäft gearbeitet. Vor 3 Monaten hat sie gekündigt. Ach, und weshalb? Ich konnte nicht so viel bezahlen, wie sie verdienen wollte. Sie ist eine erstklassige Fotografin. Also, ich wäre nicht drauf gekommen, dass die beiden Zwillinge sind. Naja, Haarfarbe, Lippenstift und so weiter. Die moderne Kosmetik. Pamela war sehr hübsch, wie? Na, hatte sicher allerhand Chancen. Moment. Haben Sie keinen Schlüssel? Doch, Herr Kommissar. Ich dachte nur, wenn ja, Sie kommen Sie da rein, sind. Kommen Sie rein. Guten Abend. Guten Abend. Kennen Sie den Herrn? Ja, so viel ich weiß, ist das der Freund von Fräulein Bassner. Als Hausmeister kennt man seine Leute, wie? Ja, so ungefähr, Herr Kommissar. Wann haben Sie den Herrn zuletzt gesehen? Ja, ich glaube vorgestern Abend. Ja, ich stand gerade am Fenster, wie er auf dem Parkplatz gefahren ist. Hat so einen kleinen roten Flitzer. Und wer war gestern Abend bei Fräulein Bassner? Tja, das kann ich Ihnen nicht sagen, Herr Kommissar. Hier kommen so viele Leute ins Haus, die kann man ja nicht alle auswendig kennen. Ne? Na, dann nehmen Sie mal Platz, Herr Hofmeier. Danke. Und Sie, Herr Minotka? Sie sagen mir bitte noch, wo Sie gestern Abend zwischen 21 und 23 Uhr waren. Wir wollten eigentlich zusammen ins Kino, Pamela und ich. Mhm. Die Karten hatte ich schon besorgt. Nachmittags rief sie bei mir im Geschäft an. Sie hatte Kopfschmerzen und wollte lieber zu Hause bleiben. Da habe ich dann meine neue Fotografin eingeladen. Fräulein Fischer. Na, so ein kleiner Betriebsausflug. Ja, so können Sie es nennen. Da war nichts weiter dabei. Die Vorstellung fing um 8:30 an und dauerte bis 11. Danach habe ich Fräulein Fischer nach Hause gefahren. Na gut, ich rede morgen noch mit Ihrer Fotografin. Wir sehen uns um 9 bei mir. Ja. Ja, Sie können dann gehen, Herr Minotka. Guten Abend. Wiedersehen. Wiedersehen. So, Herr Hofmeier. Und nun erzählen Sie mir noch mal genau, was sich gestern Abend abgespielt hat. Ja, es war so, Herr Kommissar. Meine Frau war den Abend bei Verwandten. Sie hat da auch geschlafen. Ich war alleine, habe ein bisschen ferngesehen, ne? Ja, und dann wollte ich gerade ins Bett gehen. Das war so 20 vor 11. Mhm. Bin gerade ins Schlafzimmer gegangen, da klingelt auf einmal unser Telefon. Na, ich denke, das ist vielleicht meine Frau. Wir wissen ja, wie die Frauen so sind, Herr Kommissar. Ja, aber sie war es nicht. Nee. Ich gehe also rüber ins Wohnzimmer zum Telefon, nehme Hörer ab, melde mich. Ja, zuerst höre ich überhaupt nichts. Bloß, dass da jemand atmet am anderen Ende. Hallo, sage ich. Wer ist denn da? Da sagt sie ganz leise, Bassner. Bloß Bassner. Ja, was ist denn, Fräulein Bassner, frage ich. Kann ich Ihnen was helfen? Die Sache ist mir gleich komisch vorgekommen. Und dann höre ich auf einmal, Hilfe, schnell, Hilfe. Dann poltert irgendwas, als ob einer hinfällt. Ja, und? Fräulein Bassner rufe ich noch, was ist denn passiert? Da kommt nichts mehr. Ich nehme mir einen Schlüssel, Appartement 24, und renne los. Zuerst habe ich noch bei ihr geklingelt, aber da hat sich ja nichts gerührt. Totenstille. Dann habe ich aufgeschlossen, bin rein, ja, und dann neben der Couch hat sie gelegen. Ich habe nichts angefasst, Herr Kommissar, bloß das Telefon. Ich habe sofort Überfall angerufen. Haben Sie jemanden gesehen? Ja, oder was Verdächtiges bemerkt? Nicht, dass ich wüsste, Herr Kommissar. Der Fahrstuhl, der war ja an dem Abend kaputt, nicht? Den haben sie erst heute Morgen repariert. Bis hier sind das 3 Treppen und im Treppenhaus, da war überhaupt keine Menschenseele. Sagen Sie, als Sie hier reingekommen sind, haben Sie da Musik gehört? Vom Plattenspieler? Nee. Also Musik war keine, das wäre mir aufgefallen. Als ich telefoniert hatte, ich war, da bin ich gleich wieder raus, die Treppe runter zum Hauseingang. Ich habe auf die Polizei gewartet, na ja, und dann sind Sie ja auch gleich da gewesen. Wissen Sie, wer außer Ihnen und Fräulein Bassner einen Schlüssel zu dieser Wohnung hatte? Das kann ich nicht sagen, Herr Kommissar. Jeder Mieter kriegt 2. Na, hier in der Wohnung war bloß einer. Vielleicht hat sie den anderen weggegeben. Ja, wahrscheinlich. Ja. Was ist denn nun mit der Wohnung, Herr Kommissar? Darf man hier rein? Ja, die Wohnung ist freigegeben, ab sofort. Kommen Sie, wir können dann gehen. Was, ne? Gersing. Entschuldigen Sie den späten Anruf. Sie wissen wohl, wer ich bin. Ja, Herr Dr. Gersing. Sie waren Pamelas Chef. Darf ich Ihnen zunächst mein aufrichtiges Beileid ausdrücken? Diese Nachricht hat mich tief erschüttert. Ihre Schwester war unsere beste Direktionssekretärin. Sie war in den letzten 5 Jahren praktisch meine rechte Hand. Tja. Sie wissen vielleicht, dass ich auch ein besonders gutes menschliches Verhältnis zu Ihrer Schwester hatte. Pamela hat immer sehr gut von Ihnen gesprochen. Ein Kommissar Shadok hat sich für morgen bei mir zu Hause angemeldet. Haben Sie schon etwas erfahren? Nein, nichts. Ich möchte Sie um eine Gefälligkeit bitten, Frau Bassner. Es handelt sich um die Briefe. Was für Briefe? Sie wissen nichts davon? Nein. Ja. Waren Sie denn noch nicht bei Ihrer Schwester? Ich meine, in der Wohnung? Die Polizei hat alles durchsucht und ein paar Schriftstücke mitgenommen. Ich habe mich nicht darum gekümmert. Ja. Ja, ich verstehe. Natürlich. Ja, dann werde ich am besten... vielleicht wenden Sie sich an die Polizei. Tja, vielleicht. Also dann entschuldigen Sie vielmals. Und vielen Dank. Oh, bitte. Ihre Schwester Pamela hat also bis vor etwa 4 Monaten mit Ihnen zusammen hier in dieser Wohnung gelebt? Ja, fast 6 Jahre lang. Und warum hat sie sich von Ihnen getrennt? Pamela wollte selbstständig sein, unabhängig. Deshalb hat sie sich eine eigene Wohnung genommen. Auf einmal? Muss doch irgendwas vorgefallen sein, Frau Bassner. Nein, es ist nichts vorgefallen. Pamela und ich waren immer die besten Freunde, schon als Kinder. Und als unsere Eltern nicht mehr lebten, noch mehr. Wir haben immer zusammengehalten. Aber plötzlich wollte Ihre Schwester unabhängig sein. Naja, Ihre Schwester war 28. Da hätte sie sich doch schon früher selbstständig machen können mit ihrem Gehalt als Direktionssekretärin einer großen Bank. Ja. Haben Sie sich nicht mehr verstanden? Davon kann gar keine Rede sein. Ja, oder hing das vielleicht mit Herrn Minotka zusammen? Wie meinen Sie das? Das ist doch ganz einfach, von Bassner. Wenn die beiden heiraten wollen... Ach, fragen Sie doch Herrn Minotka, der weiß das bestimmt viel besser. Entschuldigen Sie. Pamela, in der letzten Zeit war sie irgendwie verändert. Seit ein paar Wochen. Aber wir haben uns nie gestritten. Sie war sehr viel mit Herrn Minotka zusammen, aber das hatte nichts mit uns zu tun. Und als Ihre Schwester umgezogen war in ihre eigene Wohnung, haben Sie sich da noch öfter gesehen? Jede Woche 2-mal. Einmal ging ich zu ihr und einmal kam sie hierher. Heute wäre sie zu mir gekommen. Ich habe sie vor 3 Tagen zuletzt gesehen, als ich bei ihr war. Und an dem Tag, als es passiert ist? Haben wir nur kurz telefoniert, nachmittags. Und ist Ihnen da was aufgefallen? Nein, sie hat mir erzählt, dass sie für den Abend mit Herrn Minotka verabredet war. Sie wollten ins Kino, glaube ich. Da waren Sie aber nicht. Nur Herr Minotka ist hingegangen. Ich weiß nicht, wo Herr Minotka war. Na, wenn es Sie interessiert, hat er ein Alibi. So hat er das. Er war mit seiner neuen Fotografin im Kino, mit ihrer Nachfolgerin, Frau Bassner. Die junge Dame, ein Fräulein Fischer, hat einwandfrei bestätigt, dass sie mit Herrn Minotka die Abendvorstellung besucht hat. Ich habe keinen Grund daran zu zweifeln. Fräulein Fischer ist mir nicht bekannt. Würden Sie mir bitte sagen, wo Sie vorgestern Abend waren? Ich war zu Hause, ich habe gelesen. Kann jemand bestätigen, dass Sie zu Hause waren? Nein, ich war den ganzen Abend allein. Ist das sehr schlimm? Sagen Sie mir bitte noch eins. Kennen Sie Herrn Dr. Gersing? Nicht persönlich. Na, das wäre im Augenblick alles. Ich danke Ihnen. Herr Kommissar? Ja? Glauben Sie wirklich an Herrn Minotkas Alibi? Warum nicht? Er war mir immer unsympathisch. Sie meinen, das genügt? Mir schon. Mir nicht. Und wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, Sie sollten nicht so viel grübeln. Bis jetzt gibt es gegen Herrn Minotka keine Verdachtsgründe. Ich könnte mir ganz andere Möglichkeiten vorstellen. Zum Beispiel? Das überlassen Sie am besten mir. Wiedersehen, Frau Bassner. Auf Wiedersehen, Herr Kommissar. Fernsehen. Hier 71392. Bei Direktor Gersing, Debius. Hier ist Bassner. Kann ich an Dr. Gersing sprechen? Herr Direktor Gersing ist in der Bibliothek. Kann ich etwas ausrichten? Ich möchte an Gersing selbst sprechen. Es handelt sich um meine Schwester Pamela Bassner. Irene Bassner, Sie haben mich gestern Abend angerufen wegen der Briefe. Ja? Die Briefe sind bei mir. Ich habe sie gefunden und gelesen. Ach. Sie haben Pamela einen Heiratsantrag gemacht. Darf ich Sie fragen, warum Sie das interessiert? In Ihrem zweiten Brief bitten Sie Pamela um eine Aussprache. Sie haben diesen Brief 2 Tage vor Pamelas Tod geschrieben. Ich möchte wissen, ob die Aussprache stattgefunden hat. Fräulein Bassner... Ich möchte wissen, ob Sie meine Schwester an dem Abend besucht haben, als sie starb. Ich habe Pamela schon vor einem Jahr gefragt, ob sie meine Frau werden will. Sie bat um Bedenkzeit. Ich bin immerhin 50 Jahre alt und Pamela war 28. Ich habe ihr Zögern respektiert. Ich habe geschwiegen, bis auf diese beiden Briefe. Denn inzwischen gab es Herrn Minotka. Ich wünschte Klarheit. Es ist wahr, ich habe in dem letzten Brief um eine Aussprache gebeten. Sie waren also an dem... Ja, ich war an dem Abend bei Pamela, als das Unglück geschah. Sie hat mich gebeten, noch eine Woche zu warten. Aber ich hatte den Eindruck, dass ich mit einem Ja-Wort rechnen konnte. Pamela hat mir ihren Entschluss mitgeteilt, jede Beziehung zu Herrn Minotka endgültig abzubrechen. Sie hat zwar nicht über Einzelheiten gesprochen, aber es bestand kein Zweifel für mich, dass dieser Herr sie außerordentlich enttäuscht haben musste. Ich habe die Wohnung ihrer Schwester etwa um 9:30 verlassen. Und die Polizei sollte nichts von Ihren Briefen wissen. Deshalb haben Sie mich doch angerufen. Ja, ich wollte nicht in diese Sache hineingezogen werden. In meiner Stellung, schließlich muss ich auch an das Interesse der Bank denken, dass Ihre leitenden Herren nicht zum Gegenstand eines öffentlichen Skandals sind. Bitte entschuldigen Sie, aber so ist das nun einmal. Ich sprach nur von der Polizei, nicht von der Öffentlichkeit. Ja, ja. Ich habe meine Haushälterin, Frau Debius, noch am selben Abend darauf vorbereitet, dass sie ihre Schwester und ich wahrscheinlich heiraten würden. Frau Debius kann das bestätigen. Wie die Dinge noch einmal liegen, werde ich Herrn Kommissar Schadrock in jeder Hinsicht rückhaltlos unterrichten. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Nein, danke. Ich weiß jetzt genug. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Minotka. Sind Sie allein? Wer spricht da? Irene Bassner. Ich muss mit Ihnen reden, aber nicht am Telefon. Passt es Ihnen heute Abend? Wenn ich was für Sie tun kann. Es ist wichtig. Für mich und für Sie. Also wann? Heute Abend um 8 in Pamelas Wohnung. Ich erwarte Sie. Bitte, wie Sie wollen. Bis dann. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin Kriminalkommissar Schadock. Herr Direktor Gersing erwartet Sie. Ja, danke. Ja, bitte. Bitte sehr. Guten Tag, Herr Doktor. Guten Tag, Herr Kommissar. Entschuldigen Sie, ich habe mich etwas verspätet. Aber bitte. Nehmen Sie doch Platz. Danke. Ja. Fangen wir am besten gleich an. Wo waren Sie vorgestern Abend? Bei Fräulein Bassner, Pamela Bassner. Etwa von 20.15 Uhr bis 21.30 Uhr. Danach hier zu Hause. Also Sie haben ihr die Nelken mitgebracht? Ja, 10 rote Nelken. Und die Kognakgläser? Fräulein Bassner bot mir einen Armagnac an. Ah, ein Glas brach in zwei. Das muss später passiert sein. Hatte dieser Besuch einen besonderen Grund? Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich mich mit Fräulein Bassner verlobt. Ja, war sie nicht anderweitig gebunden? Vorgestern Abend jedenfalls nicht mehr. Fräulein Bassner hat mich lediglich gebeten, noch eine Woche Geduld zu haben. Sie werden fragen, ob ich das denn beweisen kann. Nun, ich habe Frau Debius noch am selben Abend gesagt, dass ich hoffe, bald zu heiraten. Sie meinen, Sie sind ungefähr um 9:30 weggegangen? Ja. Haben Sie Schallplatten gehört? Wie kommen Sie denn darauf? Also nicht. Nein, wir hatten ein sehr ernstes Gespräch. Fräulein Bassner wusste schon seit längerer Zeit, dass ich mir eine Verbindung zwischen uns wünschte. Wir haben über den Altersunterschied gesprochen und über alle Fragen, die sich aus dieser Situation überhaupt ergaben. Fräulein Bassner wollte ihre Entscheidung zwar nicht sofort treffen, aber... Frau Debius? Na, wie hat sie auf Ihre Mitteilung reagiert? Frau Debius? Nun, sie war erfreut. Sind Sie sicher? Ja. Wie lange ist sie eigentlich schon Haushälterin bei Ihnen? Es müssen bald 7 Jahre sein. Ich war immer sehr mit ihr zufrieden, ein zuverlässiger Mensch. Also sie wird ungefähr 40 Jahre alt sein. 42. Und als Sie vorgestern Abend von Fräulein Bassner kamen, da war Frau Debius hier. Ja, allerdings. Ja, ist sie hinterher noch weggegangen? Was denn, Frau Debius? Ja. Lassen Sie mich überlegen. Nein, sie ist dann gleich in ihr Zimmer gegangen und ich hatte noch in der Bibliothek zu tun. Also, Sie entschuldigen, bitte. Bitte. Gersing? Ja? Das passt mir im Augenblick sehr schlecht. Moment, bitte. Da ist ein Kollege von Ihnen, ein Kriminalkommissar Sieber vom Betrugsdezernat. Ah ja. Er bittet mich sofort, in mein Büro zu kommen. Irgendeine Unregelmäßigkeit in der Bank, eine gefälschte Unterschrift, glaube ich. Wann werden wir hier fertig sein? Ja, wir können sofort losfahren. Wir können uns unterwegs ja weiter unterhalten. Gut. Hören Sie, ich bin in etwa 10 Minuten in der Bank. Guten Abend. Guten Abend, Herr Minotka. Kommen Sie bitte rein. Danke. Pamelas Wohnung. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass hier sowas passiert ist. Als ob sie nur eben mal weggegangen ist und gleich wiederkommt. Vielleicht nur zum Briefkasten unten an der Ecke. Haben Sie hier aufgeräumt? Nehmen Sie doch hier Platz. Oder wo haben Sie sonst gesessen? Da liegen Zigaretten. Es ist die angebrochene Packung, die auf dem Tisch lag, als Pamela... Danke. Ich rauche lieber meine eigene. Sehen Sie? Genau die gleichen Gläser standen auf dem Tisch. Vorgestern. Möchten Sie vielleicht einen Armagnac? Spielen wir hier Theater? Sie haben mir wohl eine bestimmte Rolle zugedacht. Sie dürfen einschenken. Hören Sie mal, Irene, vielleicht erklären Sie mir zuerst, was hier gespielt wird. Nennen Sie mich nicht Irene, Sie haben keinen Grund dazu. Oder suchen Sie eine Nachfolgerin für meine Schwester? Hier, wo ich jetzt sitze, hier saß Pamela. Auf dem Tisch standen 10 rote Nelken, die Gläser waren leer, es war Abend. Ungefähr um 10 Uhr muss es geschehen sein. Sie waren im Kino, nicht wahr? Mit Fräulein Fischer. Haben Sie sich gut amüsiert? Was wollen Sie eigentlich von mir? Sie sind ja verrückt. Ich bin absolut normal. Ich kenne Pamelas Mörder. So. Dann müssten Sie aber gleich die Polizei verständigen. Nein, das werde ich nicht tun. Der Mörder soll sterben, und zwar heute Abend. Entschuldigen Sie mal, ich will jetzt endlich wissen, warum Sie mich hierher bestellt haben. Ich weiß nicht, auf was für Ideen Sie gekommen sind, aber jetzt legen Sie mal die Karten auf den Tisch, wenn ich bitten darf. Sie sind Pamelas Mörder, Paul Minotka. Jetzt reicht's mir, aber machen Sie, was Sie wollen, aber ohne mich. Bleiben Sie da stehen oder ich schieße. Legen Sie sofort die Pistole weg, Fräulein Bassner. Ich kann damit umgehen. Ist doch alles Unsinn. Ja, ich weiß, Sie waren im Kino. Aber ich weiß noch mehr. Reden wir von Geld. Was für Geld? 50.000 Mark. Haben Sie so ein schlechtes Gedächtnis? Pamela hat Ihnen das Geld gegeben. Sie sind jetzt mein Schuldner, Herr Minotka. Ich bin Pamelas einzige Erbin. Sie hatte nur mich und ich hatte nur sie. So. Sie wollen das Geld. Dafür das ganze Theater. Also gut. Pamela hat mir das Geld gegeben, geliehen. Es war schließlich für unsere gemeinsame Existenz. Ich zahle alles zurück. In Raten natürlich. Da können wir uns einigen. Woher kam das Geld? Ich will die Wahrheit wissen. Woher hatte Pamela 50.000 Mark? Sie hatte ihre Ersparnis in diese Wohnung gesteckt. Da werden Sie keine Freude dran haben. Aber ich will es Ihnen sagen. Es ging ganz einfach. Ich stand vor der Pleite, ich wollte das Geschäft retten und dafür musste Geld her, und zwar schnell. Sie kannte seine Unterschrift wie ihre eigene. Kleinigkeit für Sie, ein prima Scheckformular zu besorgen und eine Unterschrift zu fälschen. 50.000 Mark, bloß für 4 Wochen. Es hätte beinahe alles geklappt. Ich habe die schlimmsten Schulden abgedeckt. Wenn ich den langfristigen Kredit gekriegt hätte, wäre alles in Ordnung gewesen. Aber dann gab es eine dumme Panne. Ich brauchte noch 30.000 mehr. Aber da war die Dame auf einmal zu vornehm dafür. Sie wollte nicht mehr. Ich weiß nicht genau, ob es Dummheit war oder Angst. Sie hat sie geliebt. Blind geliebt. Und dann ist ihr auf einmal klar geworden, was wirklich mit ihnen los ist. Aber da war es zu spät. Da war sie schon eine Betrügerin geworden. Durch sie, Herr Minotka. Und für sie. Das ist die Wahrheit. Ich zahle alles zurück, sobald wie möglich. Geld, das genügt jetzt nicht mehr. Pamela ist tot. Sehen Sie meine Handschuhe? Wissen Sie, warum ich sie trage? Keine Fingerabdrücke. Keiner wird wissen, dass ich den Abzug dieser Pistole betätigt habe. Hören Sie. Danach werde ich die Pistole in Ihre Hand legen. Pamelas Mörder hat sich selbst erschossen. Das glaubt Ihnen kein Mensch. Alle werden es glauben. Ihr Fräulein Fischer nützt Ihnen nichts. Bevor ich hier weggehe, werde ich eine Schallplatte auflegen. Ein Chanson. Je t'attends. Nur Pamelas Mörder kann sich ausgerechnet diese Platte aussuchen. Dann werde ich noch diesen Wohnungsschlüssel in Ihre Manteltasche stecken. Man wird sie hier finden. Heute, morgen oder übermorgen. Irgendwann. In Ihrer Hand diese Pistole. Die Waffe, mit der Pamela erschossen wurde. Das alles zusammen ist so gut wie ein Geständnis. Aber es ist nicht wahr. Ich bin kein Mörder. Hören Sie, da ist jemand an der Tür. Wenn Sie nicht sofort hingehen und aufmachen, dann... Schweigen Sie! Guten Abend. Störe ich? Der Hausmeister hat mir seinen Schlüssel gegeben. Ich habe Sie gesucht, Herr Minotka, und Sie auch, Fräulein Bassner. Es gibt Neuigkeiten. Heute Nachmittag war ich mit Herrn Dr. Gersing in der Bank. Da war ein gefälschter Scheck. 50.000. Jetzt ist mir auch klar, Herr Minotka, wieso Sie plötzlich zu so viel Geld gekommen sind. Aber noch was anderes. Pamela Bassner ist durch eine Kugel gestorben, die mitten ins Herz traf. Sie war sofort tot. Also konnte sie auch nicht mehr mit dem Hausmeister telefonieren. Möchten Sie sich dazu äußern, Fräulein Bassner? Es war kurz nach 9:30, als Pamela mich anrief. Sie sagte, sie wüsste keinen Ausweg mehr. Sie sprach von 50.000 und von Dr. Gersing, dass sie es nicht fertiggebracht hätte, ihm die Wahrheit zu sagen. Sie war völlig durcheinander. Dann auf einmal riss das Gespräch ab. Ich rief sofort wieder bei ihr an, aber sie meldete sich nicht. Ich fuhr hierher zu ihrer Wohnung. Sie machte nicht auf. Ich hatte einen Schlüssel. Pamela, sie war schon tot. Sie hatte sich erschossen. Die Pistole lag neben ihr. Warum hatte sie das getan? Ich wusste genau, es gab einen Schuldigen. Und ich habe einen Entschluss gefasst. Der Schuldige sollte sterben, als Mörder. Ich nahm die Pistole, fuhr nach Haus und rief den Hausmeister an. Er sollte denken, ich sei Pamela. Jetzt weiß ich, wer der Schuldige ist. Paul Minotka. Sie haben was vergessen? Die Schallplatte? Ja, ich habe sie aufgelegt. Sie gehörte zu meinem Plan. Geben Sie mir die Pistole. Für mich ist dieser Mann ein Mörder. Ein schmutziger Betrüger und er wird dafür bestraft werden. Aber das ist nicht unser Problem. Die Pistole, Fräulein Bassner. Vielleicht haben Sie recht. Nehmen Sie auch gleich Pamelas Abschiedsbrief. Er lag auf dem Tisch mit meiner Adresse. Als ich ihn nahm, stieß ich ein Glas um. Es fiel zu Boden und brach in zwei. Danke. Herr Minotka, der Wagen wartet. Das war das Kriminalhörspiel »Der Mörder soll sterben« von Arnold E. Ott. Es sprachen Irene Bassner, Renate Grosser, Paul Minotka, Ulrich Matschos, Kommissar Schadock, Günther Sauer, Dr. Gersing, Heinz Schimmelpfennig, Hofmeier, Robert Radke, Frau Debius, Gisela Höter. Regie Hans-Gerd Krogmann. Sie hörten eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahr 1968. Wollen Sie nun auch schon mal in unsere nächsten Mitternachtskrimis hineinhören? Bitte sehr. Liebe Hörerinnen und Hörer, am 8. Juni beginnt der Schauspieler, Sprecher und sicher dienstälteste deutsche Hörspielregisseur seinen 90. Geburtstag, Walter Niklaus. Aus diesem besonderen Anlass hat der Grand Seigneur für den Mitteldeutschen Rundfunk einen neuen Krimi geschrieben und selbst inszeniert. Darin kann Niklaus auch ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern. Denn seine Hauptfigur ist ebenfalls vom Fach. Franz Baumbach aus Ostdeutschland ist Schauspieler, tja, wie sein Bruder. Und als mein Vater bei unserer Geburt sah, dass es Zwillinge waren, er war totaler Schiller-Verehrer, nannte er uns nach den klassischen Brüdern. Kain und Abel. Toll. Quatsch. Karl und Franz. Ach so. Ja, natürlich, du heißt ja Franz, weiß ich doch. Ja, aber wie in Schillers Räuber. Die Räuber, genau, haben wir doch in der Schule gehabt. War Karl der Beliebtere, in unserem Fall der Begabtere. Das heißt, Karl macht Karriere und ich krebs da an drittklassigen Theatern rum mit den entsprechenden Gagen. Zwar sind es eineiige Zwillinge, doch unterschiedlicher könnten Brüder kaum sein. Nach der Grenzöffnung 1990 wurden Karl und Franz auch räumlich getrennt. Franz blieb in der Heimat. Der Herr Bruder ist nach der Wende rüber, nach Kassel oder Köln, keine Ahnung. Oh, Köln am Rhein, da war ich auch mal, aber die Bude hat pleite gemacht. Die Brüder eiferten offenbar ganz ihren Rollenvorbildern nach. Während Karl, der Aufrechte, weiterhin Karriere als Starschauspieler machte, landete Franz, die Kanaille, nach einem missglückten Kunstraub im Gefängnis. Und nun will er diese Laufbahn offenbar auch vollenden. Ich habe immer mal wieder gedacht, einen großen Schlag müsste man noch landen. Und dann ab in die Karibik oder so. Ein kurzes Wiedersehen mit dem Bruder hat Franz an Karls ehemaligen Bühnenkollegen und Freund Gunther Neubert erinnert. Durch diese hohle Kasse muss er kommen. Peng, das war Tells Geschoss. Aber als Kollegen haben wir uns immer sehr geschätzt und vertraut. Von Karl erfährt Franz auch, dass Neuberts Witwe, Edith, nun allein in dem abgelegenen Haus mit Gunthers wertvoller Gemäldesammlung sitzt. Praktischerweise sind es Miniaturen, die sich leicht aus dem Haus transportieren lassen. Ein raffiniert ausgetüftelter Bilderklau, der ein Vermögen einbringt und den man dazu noch dem beneideten Zwilling in die Schuhe schieben kann. Das wäre genau das Richtige. Um bei Frau Neubert eingelassen zu werden, hat sich Franz als ihr alter Bekannter Karl angekündigt, dem er ja zum Verwechseln ähnlich sieht. Er will der Witwe vorgaukeln, dass er und sein Knastkumpan Willi, der angebliche Herr König vom Richterverlag, Material für Schauspielerbiografien sammeln. Dem Mimen flicht die Nachwelt keine Grenze, wie Schiller sagt. Genau. Ja, ja. Der berühmte Gunther Neubert dürfe da nicht fehlen. Ganz wohl ist Willi ja nicht, als sie an Edith Neuberts Türe klingeln. Mir ist jetzt doch ein bisschen mulmig. Das kenne ich vom Theater. Lampenfieber. Das vergeht. Konzentrier dich auf deine Rolle und überlass alles andere mir. Also, wir ziehen das jetzt durch. Dasselbe hat sich auch die Dame des Hauses vorgenommen, als sie die beiden empfängt. Da ist nämlich noch eine alte Rechnung offen zwischen Frau Neubert und Karl, dem echten Karl. Vielleicht könnten Sie auch eigene Erinnerungen beisteuern. Das wäre grandios. Und ob sich Edith erinnert an Dinge, die auch Karl nicht vergessen haben kann, von denen Franz hingegen keine Ahnung hat. böse Dinge, bei denen eben jene Miniaturen, auf die es Franz und Willi abgesehen haben, eine unheilvolle Rolle spielten. Fantastisch. Unglaublich. Und diese Menge. Da kann man nur staunen. Sie waren damals schon sehr beeindruckt. In unserer alten Wohnung. Ja, ja, natürlich. Das war ich, absolut. Deshalb ist Ihnen auch gleich aufgefallen, als Sie nicht mehr da hingen. Ja, das war ja auch schwer zu übersehen bei so einem Blickfang. In eins waren Sie richtig verliebt. Wissen Sie noch? Na ja. So wird aus Franz Baumbachs Zukunftssicherung unversehens Edith Neuberts Vergangenheitsaufarbeitung. Und ich will jetzt nur noch eins in meinem Leben. Gerechtigkeit. Todsicher von Walter Niklaus mit Thomas Thieme, Silvester Groth, Jutta Hoffmann und in einer Minirolle Walter Niklaus. Hallo Edith, ich schaue doch lieber mal vorbei. Am 4. Juli um 0.05 Uhr. Danke. Mit der Ausnahme von Sherlock Holmes hat kein anderer Detektiv in der Geschichte der Kriminalliteratur so viele Nachfolger und Nachahmer gefunden wie Raymond Chandlers Philip Marlowe. Wie viele von mir gibt es denn? Dutzende. Deshalb widmen wir die Krimis am 11. und am 18. Juli einem Original-Chandler und danach der russischen Ausgabe von Marlowe, dem Möchtegern-Privatdetektiv Jewgeni Marlow, der im deutschen Radio ebenfalls schon eine feste Größe ist. Wir haben von euch beiden gehört. Was habt ihr zu bieten? Ich würde nicht mal hinhören. Abwarten. Dann mal los. Bis sich die Romanfigur Philip Marlowe herauskristallisiert hatte, nahm Raymond Chandler etliche Anläufe, um seinen kalifornischen Schnüffler in Short Stories und Erzählungen zu skizzieren. Diese Vorstudien zu Marlowe trugen erst einmal die Namen Mallory, Delmas oder Carmody, wie in der Radiofassung von Stichwort Goldfisch. Tatsächlich existiert aber auch eine Textfassung von 1936, in der unser abgebrühter Held schon Marlowe heißt. Gefällt Ihnen das, Carmody? Ja, aber machen Sie keine Oper draus. Schon gut, schon gut. Dann also zur Sache. Ich hob die Hände und schlug sie dabei unter das Kinn. Sie taumelte einen Schritt zurück. Eine Kugel pfiff an meinem Kopf vorbei. Mrs. Sype ergriff den Colt und schoss sie in den Rücken. Medda sprang zurück und schrie. Während das Mädchen wie ein Bündel mir vor die Füße fiel, schoss Medda auf Sype. Ich riss die Luger raus und schoss Medda in die Stelle, die die größten Schmerzen macht, in die Kniekehle. Er fiel um, als sei er über einen versteckten Draht gestolpert. Ich hatte ihm Handschellen angelegt, noch ehe er anfangen konnte zu stöhnen. Dann ging ich zu Mrs. Sype und nahm mir den großen rauchenden Colt aus den Händen. Meine Güte, wer sind denn all diese Leute? Also doch besser von vorn. Carmody lungert in seinem Office herum. Ich arbeitete nichts an diesem Tag, holte nur ein paar Rückstände im Füßebaumeln nach. Das wird sich mit Sicherheit gleich ändern, denn erfahrungsgemäß klingelt jetzt entweder das Telefon oder eine betörende Blondine starkst herein. Na? 3, 2, 1. Na bitte. Auftritt Kathy Horn. Sie war eine große, verhärmte Blondine mit traurigen Augen, die einmal Polizeibeamtin gewesen war. Oh, pardon, das ist noch nicht die fatale Dame, sondern eine alte Freundin. Kathy bittet den Detektiv, die sogenannten Leanderperlen zu suchen, die fast 20 Jahre zuvor gestohlen wurden. Ein großer Holzkaufmann aus dem Norden namens So Leander hatte die Perlen für seine Frau gekauft. Nur 2 Stück. Sie kosteten damals 200 Mille. Dann hat er für einer 15 Jahre in Leavenworth gesessen. Vor 4 Jahren haben sie ihn rausgelassen. Er hieß Sype. Wally Sype. Wally hat die Perle nie herausgerückt und das Angebot der Versicherung steht noch. Für die Wiederbeschaffung ist eine Belohnung von $25.000 ausgesetzt. Doch wenn Wally Sype weiterhin dicht hält, wie soll Carmody ihn und die Murmeln, wie die coolen Jungs lässig dazu sagen, dann aufspüren? Sein Zellenbruder war ein kleiner Mann namens Pila Mardo. Sype erzählt ihm, dass er die Perlen irgendwo in Idaho vergraben habe. Fängt an, sie zu interessieren, was? Pila Mardo wohnt bei mir, in Untermiete. Er schnupft Koks und spricht im Schlaf. Und nicht nur im Schlaf. Mardo wurden mit einem heißen Bügeleisen die Fußsohlen verbrannt, bis er ausgeplaudert hatte, dass Sype sich in der Nähe von Olympia in Washington versteckt hält und sich nur noch um seine Goldfische kümmert. Es gibt also Konkurrenz auf der Jagd nach den Leanderperlen. Und hier kommt die Lady ins Spiel, die den Ärger machen wird. Das Mädchen heißt Carol Donovan. Lange schwarze Locken, graue Augen, hübsches kleines Gesicht, zwischen 25 und 28, ungefähr 1,55 groß, zäher als eine Katze. Carol hat stets einen schmierigen Anwalt namens Rush Madder im Schlepptau, der sich auch als Schläger eignet. Carmody muss sich also sputen, wenn er vor Carol bei Sipes sein will. Er macht sich auf Richtung Norden in die Hafenstadt Westport, einer alten Schmugglerhochburg an der Küste von Washington. Auftrag ist Auftrag und Verbrechen bleibt Verbrechen. Stichwort Goldfisch von Raymond Chandler mit Horst Michael Neuzer als Carmody am 11. Juli um 0.05 Uhr. Goldfische? Goldfische. Philipp Marlows Ruhm war bald sogar durch den eisernen Vorhang gedrungen und so träumte Jewgeni Marlow schon, als er noch ein kleines Würstchen beim sowjetischen Geheimdienst NKWD war, davon, der einst wie Marlow in einem heruntergekommenen Office zu lümmeln, die Füße auf dem Schreibtisch, den Hut auf dem Telefon, einen Eimer armenischen Cognacs vor sich und auf der Milchglastür würde in großen, goldenen Lettern der Schriftzug prangern: Jewgeni Marlow, Privatdetektiv. Was er seitdem erreicht hat, lässt sich so zusammenfassen. Eine aufgebrochene Tür, auf der ich Mal-Pri-Detek entziffern kann. Unbeholfen hingekritzelt und etwas verwischt auf der verdreckten Glasscheibe. Und mein einziger Freund in dieser Welt war eine 9x18mm Makarov. Im Unterschied zu Chandlers Marlow, der sich charakterlich kaum bewegt, hat der Seriendetektiv von David Zane Myrowitz eine rasante Entwicklungsgeschichte. Marlows Biografie ist schon deshalb untrennbar mit der politischen Lage der Sowjetunion verknüpft, weil die einzigen Aufträge, die er überhaupt je bekommt, Teil der supergeheimen krummen Dinger sind, die die jeweilige Regierung dreht. Unter Stalin, unter Chruschtschow, unter Brezhnev. Er ist ihr Minenspürhund, das Ablenkungsmanöver, der nützliche Idiot am Rand des Weltgeschehens. Ich kann Geheimnisse nicht gut für mich behalten, Kumpel. Darum erzählen mir die ganz Großen nur Bubkes. Der Begriff verdeckte Ermittlung hat bei Marlow eine ganz eigene Bedeutung. Weil ich gar nichts weiß, von nichts. Nicht einmal, warum ich nichts weiß. Trotzdem hat er es, nach all den schweren Jahren, zu einem gewissen traurigen Ruhm gebracht. In unserem sowjetischen Ausbildungslager gab es eine Legende von einem gewissen Privatdetektiv, dem einzigen, der in der Sowjetunion zugelassen war. Marlow, Jewgeni Marlow, knallhart und nicht tot zu kriegen. Zu Beginn seines achten Radiofalls schreiben wir das Jahr 1979. Seit 5 Jahren ist Jewgeni Marlow in einer psychiatrischen Besserungsanstalt kaserniert, wo er terminiert werden soll. Nach einer besonders gründlichen Behandlung in dieser staatlichen Einrichtung sind ihm jegliche Erinnerungen abhanden gekommen, sogar die an den eigenen Namen. Eines Tages gibt es für ihn ein verwirrendes Erwachen. Moskau schien sich seit meiner Einlieferung in die Psychuschka ein bisschen verändert zu haben. Sie hatten den ganzen Schnee von den Straßen geschaufelt und am Fuß einer Gebirgskette aufgehäuft, die sie offenbar während meiner Abwesenheit errichtet hatten. Aber bei der Gelegenheit hatten sie auch die Pflastersteine entfernt und nur einen dicken Staubteppich auf der Straße gelassen. Es ist zwar eine unbedeutende Einzelheit, aber ich wüsste zu gerne, wo ich ungefähr bin. Das wissen Sie nicht. Sie sind in Kabul. Kabul? In dem Stadtteil war ich noch nie. Allmählich dämmert es ihm. Er ist nach Afghanistan verschleppt worden. Doch wozu? Bei den Ermittlungen in eigener Sache findet Marlow heraus, dass er, von wem auch immer, den Auftrag hat, den afghanischen Präsidenten Hafizullah Amin zu vergiften. Warum erschießen Sie ihn nicht einfach? Sind Sie verrückt? Wenn das rauskäme, das würde Bürgerkrieg bedeuten. Bürgerkrieg? Sind Sie wirklich so naiv? Offenbar ja. Was haben Sie gesagt, wie Sie wirklich heißen? Malow gerät in die Fänge der Mujahedin, die eine sehr spezielle Methode haben, um Gefangene gesprächig zu machen, nämlich sie mit dem Kopf nach unten über einem Abgrund baumeln zu lassen. Wer bist du, Ungläubiger? Und was machst du in Kabul? Ein Händler namens Borjanow hat mich hergebracht, aber dann hat er seinen Namen plötzlich in Jepischew geändert. Warum hat dich Jepischew hergebracht? Ich habe auf deine Frage wirklich keine Antwort. In welcher Abteilung des KGB dienst du? In der Marlow-Brigade. Oh! Weshalb? Geschäfte schiefgelaufen. Geschäfte! Natürlich gibt es auch bei Marlow stets eine femme fatale. Stell keine sinnlosen Fragen. Jasmina. Ich könnte dir ein paar Übungen beibringen. Als er sie kennenlernt, wendet sie noch orientalische Verführungskunst an. Doch die Dame hat noch weitere Talente, die sie für weniger wohltuende Ziele nutzt. Streng geheim. Um zu überleben, hat Malow gelernt, mit harten Bandagen zu kämpfen und auch Ladies gegenüber nicht zimperlich zu sein. Also, zuerst die Ohrfeige oder zuerst die Antwort? Ei! Wie er sich diesmal gegen heimtückische Intrigen und die Übermacht des Gegners behauptet, erfahren wir am 18. Juli, 5 Minuten nach Mitternacht. Inshallah, Malow. Malow! Von David Zane Meyerowitz mit Udo Schenk in der Titelrolle. Inshallah. Gesundheit. Es gibt eigentlich nur eine Handvoll Gründe, die Menschen zu Mördern machen. Hier ist ein etwas anderes Motiv. Die New Yorkerin Grace ist 30, attraktiv, ledig, Redakteurin für Politik und Wirtschaft. Sie flirtet gern und ist einem One-Night-Stand nicht abgeneigt. Willst du irgendwann mit mir essen gehen? Warum nicht? Gibst du mir deine Telefonnummer? Eingefädelt ist so ein Date schnell. Aber wenn die Kerle nicht mehr gehen wollen, hat Grace so ihre Schwierigkeiten, ihnen schonend beizubringen, dass es ihr jetzt reicht. Also ich sag das nur ungern. Die üblichen Andeutungen. Aber ich muss morgen sehr früh aufstehen. Fruchten oft nicht. Und wenn die Typen dann noch den Hundeblick aufsetzen. Ich glaube, du verwechselst da was. Grace. Ist Grace wehrlos. Was soll man denn noch alles tun, damit sie es kapieren? Manchmal hilft dann nur die radikale Lösung. Meine Knie drückten seine Arme hinunter und mein Gewicht lastete auf seiner Brust. Aber er hat sowieso nicht wirklich gekämpft, er hat sich kaum gewehrt. Er konnte es einfach nicht fassen, bis es zu spät war. Es ging erstaunlich leicht. Nicht ganz so einfach ist es, die Leiche zu entsorgen. Mit Mühe schleppt Grace den toten Lover auf die Straße, nachdem sie ihm ein schrilles Make-up verpasst hat, das die Cops auf die Fährte eines Milieu-Mordes bringen soll. Ich war der Erste, der die Leiche vor ihrem Haus liegen sah. Bald schon brockt sich Grace das nächste Problem ein, als ihr Kollege Pete, der sonst nur sporadisch in der Stadt ist, auf eine fatale Idee kommt. Ja? Könnte sein, dass du mich in Zukunft ein bisschen öfter siehst. Pete, was soll das heißen? Ich bleib diesmal ein paar Monate in New York. Das gibt's doch nicht. Und ob? Also, was hast du morgen Abend vor? Da bin ich schon verabredet. Freitag? Habe ich auch schon was vor. Also Samstag. Ich möchte dich wiedersehen, bitte. Oh, da wartet jemand in der Leitung. Ich muss Schluss machen. Also Samstag, okay? Okay. Hat er Monate gesagt? Auf gar keinen Fall. Bei einem Spaziergang am Fluss bekommt der plappernde, klammernde Pete kurzerhand einen kleinen Schubs, taucht im Hudson unter und weg ist er. Der perfekte Mord. Kill and go. Grace scheint in der Hinsicht ein Naturtalent zu sein. Die Sache war die, Ich hatte bereits zwei Typen umgebracht und langsam beunruhigte mich das Gefühl, dass mit meiner sozialen Kompetenz etwas nicht stimmte. Ein Profi ist sie nicht. Im Unterschied zu ihm. Er ist Auftragskiller. Wer sind Sie? Nennen Sie mich Sam. Sam hat Grace zufällig in einer Bar entdeckt und an ihr sein neues Abhörequipment getestet. Willst du irgendwann mit mir essen gehen? Warum nicht? Gibst du mir deine Telefonnummer? Seither beobachtet er ihre Freizeitaktivitäten, kann ihre Stümperei bei der Abfallbeseitigung aber kaum mit ansehen. Seine Berufsehre gebietet ihm, ihr künftig dabei unter die Arme zu greifen. Nett von ihm, oder? Ob das gut geht? Nice, von Jan Sachs, bearbeitet und inszeniert von Irene Schuck, am 25. Juli um 0.05 Uhr. Nette Typen bringen unwillkürlich meine nette Seite zum Vorschein. Zum Schluss möchten wir Sie noch auf ein besonderes Krimi-Ereignis im August neugierig machen. Dann nämlich übernehmen wir von der Londoner BBC einen fünfteiligen Polit-Thriller in gepflegtem Englisch. Borgen. Outside the Castle. Der Krimi ist ein Ableger der weltweit bekannten dänischen TV-Serie Borgen. Im deutschen Fernsehen mit dem Zusatz »Gefährliche Seilschaften« versehen, die die Machtkämpfe und Machenschaften im Parlament beleuchtet. Im Mittelpunkt von Borgen, Outside the Castle, steht Hans Gammelgaard, der Privatsekretär im Umweltministerium. Er gerät in den Interessenkonflikt des Ministers, der sich einerseits für den gemäßigten Einsatz genveränderter Nutzpflanzen einsetzt, andererseits jedoch die Unterstützung der Bauern für seine Wiederwahl braucht. But GMO, I thought the minister wasn't in favor. You haven't been here long, have you, Tom? Sit down. Coffee? It's nearly 2 years since I was made head clerk. By me? I wouldn't say, not that I'm ungrateful. No, obviously I wouldn't have smoothed the way if you weren't good enough. And you're talented, Tom, don't get me wrong. But relationships, networks, are important. You have to nurture them if you want to get on in life. Okay. Prepare the briefing on GM beet for me, and I'll introduce you to a little coffee club that I'm a member of. We work for a more balanced view of GMO. Who's in this club? Interested parties. Anyone worth knowing. Mit in die Mühlen der politischen Auseinandersetzung gerät auch Gammelgaards Enkel Nick. Ein Umweltaktivist. Keine Bange, liebe Hörer, wir lassen Sie nicht allein mit dem Original, sondern werden Ihnen innerhalb jedes Teils eine deutsche Zusammenfassung der Geschehnisse geben, die Sie dann auch, neben weiteren Informationen, Fotos und Ausschnitten, im Internet finden auf deutschlandfunk.de/borgen. What the hell was that? They are dropping incendiaries! Borgen, Outside the Castle. Vom 1. bis einschließlich 29. August. Jeweils um 0.05 Uhr. Das, meine Damen und Herren, war die Vorschau auf die Mitternachtskrimis in den nächsten Wochen. Nachzulesen sind Titel, Texte und Termine in unserem Spezialheft Hörspiel Feature, das wir Ihnen gerne zusenden, oder im Internet unter deutschlandfunk.de/hörspiel. Tja, wenn Sie das sagen. Und für heute wünschen wir Ihnen, wie immer, noch eine schöne Radionacht. Musik